Wie geht's denn jetzt weiter? Der Herr Dumont gibt und ihr nehme euer Karte auf, wie sich das gehört. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Zwei Stock. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Ruhe, meine Herren, bitte Ruhe, behalten Sie doch bitte Ruhe. Es ist absolut nichts passiert. Keine neue Leiche, nur eine Platzpatrone, alles völlig harmlos. So war aber verdammt echt. Der Mann hat vielleicht Nerven. So, was ich nur wissen wollte, vor allem von Ihnen, Fräulein Gertrud, und falls noch jemand anwesend ist, wo der den Mord heute Nachmittag miterlebt hat, war das eben das gleiche Geräusch. Aber sicher, horgenau. Ich bedanke mich ganz herzlich und verspreche euch ab sofort nicht mehr zu erschrecken. Ihr könnt euch all wieder hinhucken. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Du hast gleich eine Hau weg. Aber was willst du dann dort damit beweisen, dass die Leute feststellen, dass der Schuss mit einer Platzpatrone genauso klingt wie ihr echter? Ach, das zu beweisen war eigentlich nicht meine Absicht. Ich wollte wissen, ob die Leute tatsächlich, genau wie ich, den Schuss so laut gehört haben. Und außerdem wollte ich rauskriegen, ob es möglich ist, dass auch jetzt wieder alle Leute Schuss hören, aber keiner sieht, wer geschossen hat. Moment mal, Moment mal. Jetzt wird's aber wieder langsam, Boris. Du hast gesagt, der Schuss ist eindeutig durchs Fenster gekommen. Aber wie soll dann da jemand gesehen haben? Ich habe bloß gesagt, es ist eindeutig durch das Fenster geschossen worden. Ach, der Spitzklicker, der kann ihn ja zum Wahnsinn bringen. Man kann ihn glatt erwürgen. Nicht noch ein Mord, Frau Kollegin. Nee, nee. Das war dran, meine Nerven nicht. Aber ich glaube, ich weiß, worauf sie raus wollen. Womit haben sie dann eigentlich ewig Schuss? Da, auf dem Tischleiter Spielzeug. So niedlich, das Pistölchen, dass es unter meinem Patschhändchen Platz hat. Und genauso tödlich wie jede große Waffe. Ich wäre verrückt mit der Ringer. Jawohl. Du warst nah dran bei deiner Schätzung, was für Kaliber das Kind gewesen sind. Es ist noch kleiner als 6,2. Es ist bloß 6 Millimeter. Und der ganze Elefantentöter hier misst sage und schreibe 6 mal 9 Zentimeter. Oh. Das ist also das Ding, das die mordenden Damen in Filme und Romane so gern benutzen, ne? Benutzt Hand, Frau Kollegin, benutzt Hand. Zu der glorreichen Zeit, als sie noch Strümpfe mit Strapse getragen, statt Buchse. Aber jetzt mal im Klartext. Augenblick, Herr Merl. Ja? Entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche. Der Vorhang, do. Sie haben denen doch vorhin zugezogen, Herr Käfer. Also vor Ihrer Demonstration. Wieso ist denn der jetzt wieder auf? Das ist es, Frau Groß. Die ganze Zeit weiß ich, dass etwas anders ist wie vorhin und komme nicht drauf. Also, du behauptst also, und hast uns ja bewiesen, dass das möglich ist, man kann mit so einem Revolversche ungesehen vor 40 Zeugen, von denen drei mit am Tisch schuckeln, einen Mann aus ca. 1,60 Meter während dem Kartigen erschießen, im allgemeinen Tumult die Waffe verschwinden lassen, und den Vorhang aufreißen, sich von einem zufällig anwesenden Kriminalkommissar verheeren lassen und dann ungeschoren heimgehen. Nehmen wir mal an, all das kam auf. Wie kommt dann das Loch in das Fenster? Tja, vielleicht hatte Herr Dumont jemand gehabt, der gleichzeitig hat durch die Scheibe... Ich habe sofort gedacht, wie mir das erste Licht aufgegangen ist. Ist aber zu schwach, die Theorie. Es wäre nicht besonders intelligent zu riskieren, dass noch jemand in der Kneipe verletzt oder getötet wird. Ja, das stimmt auch. So gefährlicher Mitwisser will man normalerweise auch nicht haben. Und außerdem hat die Spurensicherung kein Projektil gefunden, außer in der Leiche. Jetzt mal unabhängig von dem ominösen Loch in der Scheibe. Gibt es ein Motiv, Zusammenhänge zwischen den Männern und vor allem irgendwelche Beweise? Tja, Motiv vielleicht. Das Opfer war Architekt bei einer, na, sagen wir mal, Kommune mit fast großstädtischen Ausmaßen. Und die drei anderen Herren, mit denen es das Opfer seit zig Jahren hier Skat gespielt hat, das waren drei von vielen Bauunternehmern. Denn der Herr Meiser kleine oder große oder gar kein Aufdreh gehen konnte. Alles ganz normal. Ob man dort dann ein Motiv findet, das kann ich bis jetzt noch nicht sagen. Ja, eins müsste man natürlich beim Herr Dumont als erstes klären. Ich weiß ja nicht, ob die Frau Groß und der Herr Kranz sich vorstellen können, was es heißt, mit diesem Deringer überhaupt zu treffen. Ich meine, das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn man wie hier nicht zielen kann, sondern verdeckt aus der Hand schießen muss. Genau das ist es. Meine ganze Theorie wäre Fuppes gewesen, wenn der Kollege mit dem Streifenwagen, mein Freund und Helfer, nicht durch eine unauffällige Blitzrecherche rausgeritt hätte, dass der Mann nicht nur Jäger, sondern auch ein nicht übler Tontaubenschütze ist. Und dort dabei muss ich schon verdammt gut schießen können. Sie haben mich ja sicher nicht ohne Absicht mitgeholt, Käfer. Also gut, wenn Sie das noch einigermaßen vernünftig erklären können, verschaffe ich Ihnen noch halt oben einen Termin beim Staatsanwalt. Und wenn ich noch aus der Sauna holen muss, jetzt machen Sie die Altschuhschachtel endlich mal auf. Ich traue mich ja selber nicht. Ich weiß ja gar nicht, ob das Rätsels Lösung dort drin ist oder völlige Absage an meiner Theorie. Ich habe, bevor ich in die Dienstbesprechung gekommen bin, dem Ballistiker mein Problem geschildert. Und er hat versprochen, sich ein paar heiße Gedanken zu machen. Ja, ein Zettel hat er nicht zufällig dabei gelegt, wie er sich die Problemlösung vorstellt. Soll er mir das jetzt auch wieder roten? Entweder ist er ein Witzbold, wie der Käfer manchmal, oder ein Chaot. Der Zettel ist jedenfalls keiner drin. Ich glaube aber, das kriege ich auch so hin. Jo, ich auch. Alter, drück mal. Ja, Moment, ihr Leid. Dann müsste ich es ja auch hinkriegen. Jo. Also schließlich sind die wichtigste Sache bis jetzt ja mir aufgefallen, ne? Jo, ja. Also, da haben wir einen Schalldämpfer, wo doppelt so groß ist wie das Strumpfbandgewehr. Ein Stück von irgendeinem offenbar super harten Kunststoff mit einem Loch drin. 6 mm, meine ich. Ein Stück Scheib, wie die da, mit dem gleichen Loch. Tja, und ein Magazin mit scharfer Munition. Das Letztere können Sie vergessen, das habe ich nicht bestellt. Scheinbar hat der Kollege gemeint, ich wollte das Ganze auch noch richtig ausprobieren. Um Himmels Willen, nee, jetzt langs. Also doch ein Chaot. Also was schließe mir da draus? Jemand, sagen wir mal der Herr Dumont selbst, hat sich einen Schalldämpfer auf den Deringer montiert. Mhm. So ein Stück Kunststoff oder irgendetwas anderes, was hart genug ist, die Durchschlagskraft fast auf null zu reduzieren, der Vorgehalt und auf die Fensterscheibe geschossen. Und das war so genau berechnet, dass das Projektil gerade noch Kraft genug gehabt hat, die Scheibe zu durchdringen und dann auf der Innenseite blub runterzufallen, ohne jemand weh zu tun. Ja, so muss das gewesen sein. Ja, und das hat er dann ein paar Minuten vor dem vereinbarten Skat-Termin gemacht. In der Gasthaus war das garantiert nicht auf. Ist in die Kneipe und hat hinter dem zugezogenen Vorhang das Geschoss rausgeheult, bevor die anderen kommen sind. Mein lieber Mann, das da war aber ein anstrengender Abend. Endlich, dass wir das da hinter uns haben. Nur eins wird mich doch noch interessieren, Käfer. Sahn ich Ihnen, Herr Kranz, sahn ich Ihnen. Alles, was Sie wollen. Aber zuerst müssen Sie Ihr Versprechen inhalten, den Staatsanwalt aus der Sauna zu holen. Oh, das da ist ja der reinste Bluthund. Keine Erpressung, Käfer. Ich glaube Ihnen, Ihr Story. Ist alles einleuchtend. Aber eins können Sie mal nicht erzählen. Kein Kriminalist kann nur von seiner Intuition leben. Sie wäre also nicht aus heiterem Himmel plötzlich auf die Idee gekommen sind, da könnte etwas faul sein, bei so einem klaren Sachverhalt. Irgendeiner hat Ihnen doch etwas gesteckt. Ja, es Fräulein Gertrud. Was? Es Fräulein Gertrud hat mir ohne es zu wissen etwas gesteckt. So. Wie die Leichter fort war und wieder Ruhe eingekehrt, eine ziemlich bedrückende Ruhe für einen Moment, da hat sie auf einmal gesagt, das Tor hätte ich ja nie geglaubt, dass man bei dem Balaber dort drin ein Schuss von draußen so deutlich hört. Sie hörten das Kriminalhörspiel Käfer klärt einen Fall beim Bier von Axel Herzog. Die Rollen und ihre Sprecher waren Hauptkommissar Merl, Günter Stutz, Kommissar Käfer, Bernd Stenger, Frau Groß, Marianne Weber-Riedel, Dr. Kranz, Hans Dilk, Kempf,